für den ganzen Tag. Früh um fünf fängt mein Tag an, wie man nur so verschlumpft sein kann. Ein Glas Milch zum Frühstücksbrot, Milch, da sieh ich rot. Dann ums Dorf im Dauerlauf, ich krieg da kein Auge auf. Zum Schluss ein Bad am Wasserfall, nein, das wär nicht mein Fall. Du weißt ja nicht, was Spaß macht. Ich will schlafen und nicht mit dir trennen.